Die Weltöffentlichkeit schätzte den Genossen Kim Jong-un als eine weitere Sonne hoch. Die Volkspartei für Fortschritt und die Partei für Wiederaufbau und Fortschritt in Nigeria kürten ihn zu ihrem Ehrenlandesleiter und das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee ihn zum Ehrenvorsitzenden. Die Parteien und Organisationen verschiedener Länder der Welt verliehen ihm Ehrentitel, Orden, Medaillen, Preisurkunden und Zertifikate. Die US-amerikanische Zeitschrift Time wählte Kim Jong-un zur Nummer 1 auf der Rangliste der renommierten 2012 und der Sender CNN bezeichnete ihn als einen der 10 renommierten mit größter Aufmerksamkeit der Welt. Auf der Jahrestagung des Internationalen Newsforums China 2012 in China wurde er mit einmütiger Unterstützung von Abstimmenden zu einem der 10 berühmten Persönlichkeiten im Ausland 2012 gewählt. Der Vorsitzende der Dänemark DVK Freundschaftsgesellschaft und weitere ausländische Prominente lobpriesen Kim Jong-un, der mit der einmaligen Politik der Liebe, des Vertrauens und der Fürsorge, die von anderen Politikern in der Welt nicht zu erwarten ist, die Herzen der Menschen bewegt als die Sonne von heute. Rund 200.000 Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender, Zeitschriften, Bulletins und Internet-Homepages in der Welt wie Russland, Japan, Großbritannien, Deutschland und den USA würdigten die herausragende Führungskraft und die edlen volksverbundenen Charakterzüge von Kim Jong-un, der die Stärke des Südkorea vor aller Welt demonstriert und die einmütige Geschlossenheit in der DVK verwirklicht.